deutsches Journal über Zukunft und Vergangenheit. Unsere Texte sind hart und ehrlich und schreit es nach der puren Freiheit. Wir streben voran, uns hält nichts auf, ja wir sind pure Energie. Helvetia ist wieder ihr Haupt und die Germanen wehren sich wie noch nie zuvor. Auge, Auge, Zahn um Zahn, auf der Straße, da herrscht Krieg. Wir kommen immer wieder, bis der Teufel vor uns kniet. Auge, Auge, Zahn um Zahn, wer nicht kämpft, der hat verloren. Doch kämpfst du nie, bist du schon tot und umsonst geboren. Ein gewaltiger Sturm, wie bei Odins Jagd, bildet sich am Horizont. Wir formieren uns zum letzten Gefecht und stehen an vorderster Front. Wie ein Blitz, schnell und stark, schlagen wir bei unseren Gegnern ein. Voller Zerstörungswut und Dauerhass werden wir ihr Albtraum sein. Auf der Straße, da herrscht Krieg. Wir kommen immer wieder, bis der Teufel vor uns liegt. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wer nicht kämpft, der hat verloren. Doch kämpfst du nie, bist du schon tot und umsonst geboren. Geht auf rechts, häng nicht euer Haupt, die Straße, sie war ein Blut. Seht ihr mich? Ihr könnt mich nicht sprechen, spürt ihr diese Wut? Wir kommen immer wieder, bis der Teufel vor uns kniet. Auge um Auge, Zahn um Zahn, wer nicht kämpft, der hat verloren. Doch kämpfst du nie, bist du schon tot und umsonst geboren.